Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monokultur Revisited. Wir haben die Folge Pornografie und Nacktheit doch aufgenommen, ohne vorher nochmal einen konstruktiven Krawall zu machen, und ich bin echt gespannt, was wir da alles erzählt haben. Ich weiß noch, dass es eine der berühmteren Folgen war, also der Folgen mit den höheren Klickzahlen, aber das liegt wohl daran, dass alles, was mit irgendwelchen sexualisierten Titeln zu tun hat, immer sich besser klickt. Also hören wir mal rein. Und wie war das dann, als du mit Menschen Pornos geschaut hast? Du hast doch bestimmt in deiner Jugend auch Pornos geschaut mit anderen Männern, männlichen Menschen? Natürlich, ja, natürlich da. Wir haben es immer Gruppenwichsen genannt. Da haben wir uns immer vor dem PC versammelt und haben uns Pornos angeguckt und uns dazu alle einen runtergeholt. Es gibt ja dieses Klischee, dass alle Männer oder alle Jungs in dem Alter das machen. Mich würde interessieren, ob das wirklich so ist, weil, also, wir haben das damals gemacht, aber jetzt auch nicht regelmäßig, ein paar Mal. Und da waren auch relativ viele Leute dabei, also wir waren zu 6 oder zu 7. Und mich würde mal interessieren, wie eure Erfahrungen da sind, ob das, also wenn ihr männlich sozialisiert seid, ob das bei euch auch so war oder ob euch das völlig fremd ist. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Dass das einfach nicht dasselbe ist, genauso wie Sex mit unterschiedlichen Menschen nicht vergleichbar. Es ist auf keinen Fall vergleichbar, Pornos zu schauen und einen realen Menschen da zu haben. Also da kann man einfach gar nicht sagen, dass das eine befriedigt mich oder weil ich dich habe, brauche ich das nicht mehr. Das ist irgendwie ein komischer Gedanke, weil es einfach verschiedene Dinge sind. Ich habe das Gefühl, diese Folge wird so ein bisschen das Gegenteil von der letzten. Also in der letzten Folge habe ich ja extrem viel kommentiert und alles, was ich bis jetzt in dieser Folge so gehört habe, kann ich unterstützen. Und natürlich auch das, was Jeannie jetzt gesagt hat, nämlich, dass Sex mit einem Menschen und Pornos schauen nicht miteinander vergleichbar ist. Und da haben wir ein Video gesehen, das ging so eine halbe Stunde lang. Eigentlich schaue ich gar nicht so lange Pornos, weil wenn ich mir Pornos anschaue, dann ist es meistens einfach tatsächlich stumpf zur Befriedigung und dann habe ich gar keine Lust mehr, da so einen langen Film anzuschauen. Da muss ich jetzt doch mal einhaken, denn ich habe gerade mal aus Interesse gegoogelt, wie viele Frauen eigentlich Pornografie konsumieren und aus welchen Gründen. Und ich habe eine Studie gefunden, an der vor allem Millennials teilgenommen haben, also die zum Zeitpunkt der Studie unter 34 waren, also so knapp noch mein Alter, und dass die Aussagen dieser Studie vor allem für diese Gruppe relevant sind. Aber ich fand es interessant, dass 63% der befragten Frauen mehrmals die Woche Pornos schauen, 18% sogar täglich, aber dass darüber überhaupt nicht so viel geredet wird. 54% der Befragten redeten nicht mit ihren Freundinnen und Freunden über ihren Pornokonsum, 51% wäre es sogar peinlich. Also scheint noch ein ziemliches Tabu zu sein bei Frauen. Und die Gründe dafür sind, weil etwas Spannendes in ihrem Leben passiert ist, 17%, um ihre sexuellen Fantasien auszuleben, 19%, oder weil sie einfach Bock drauf haben, 29%. Ja gut, ich würde mal sagen, dass fast alle Männer Pornos schauen, um sich sexuell zu stimulieren. Ich glaube, da sind die Gründe einfach ziemlich unterschiedlich von denen, warum Frauen Pornos schauen. Ich verlinke euch die Studie mal unten in den Shownotes. Und da gibt es irgendwie für mich zwei so Sparten. Einmal Pornos, die rein meiner Befriedigung dienen. Da brauche ich auch gar nicht viel drumherum, das spule ich meistens vor. Aber so Pornos wie auf X-Confession, die sind doch einfach schön anzuschauen. Das mag ich sehr. Das würde sich ja ein bisschen mit den Ergebnissen dieser Studie decken, nämlich dass Frauen durchaus verschiedene Motive auch haben, Pornografie anzuschauen. Ich weiß nicht, wenn ich Männer fragen würde, ob sie ein Porno anschauen, weil der einfach ästhetisch ist, dann würde ich bei den meisten wahrscheinlich nur Schulterzucken ernten. Aber bei Frauen sind die Gründe dafür sehr divers. Was auch noch ein Thema ist, was in Mainstream-Pornos nie gezeigt wird, ist Safer Sex. Mhm. Die haben da so gut wie nie Kondome drüber. Und das finde ich total witzig, wichtig finde ich, dass es in feministischen Pornos auch gezeigt wird. Einfach wie man sich ein Kondom drüber zieht oder wie man fragt, wie man Konsens einholt. Mhm. Sehr wichtiges Thema. Das muss auf jeden Fall bedeutend sichtbarer werden in Pornografie. Safer Sex und Konsens. Ich habe das Gefühl, ich habe gar nicht so viel zu kritisieren hier. Ich lasse die Folge einfach durchlaufen. Ja, und dann waren wir auf dem Wilde Möhre Festival zu einem Vortrag zu feministischer Pornografie, wo dann die ReferentInnen gar nicht gekommen sind, aber andere Leute aus dem Publikum ausgestiegen sind, aufgestanden sind und sich vorne hingestellt haben und gesagt, hey, wir sind von Feuerzeug Freiburg, wir sind ein feministisches Pornokollektiv und wir drehen Pornos und erzählen euch mal was dazu. Und das hat uns so fasziniert, dass wir gesagt haben, lass sie mal anschreiben, wir haben da irgendwie Bock drauf. Das feministische Pornokollektiv Feuerzeug Films verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes. Das finde ich nämlich echt gut. Die haben auch einen echt guten Instagram-Channel, auf dem sie auch viel Aufklärungsarbeit betätigen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wir mit denen ja geskypt haben und die ja gerade keine neue Produktion hatten, aber sich wieder bei uns melden wollten. Und die haben sich natürlich zum schlechtestmöglichen Zeitpunkt dann bei uns gemeldet, nämlich eine Woche, nachdem sich Genie von mir getrennt hat. Das war ein bisschen ein Fail und hat ein bisschen wehgetan, aber kann man ja nichts dran ändern. Und ich glaube, das ist auch noch neben dem, dass ich mich einfach gerne beim Sex zeige und mir auch gerne zugucken lasse. Und genau, da kommen wir später noch, wenn es zum Thema Körper und Nacktheit geht, drauf. Ich finde mich einfach sehr schön beim Sex. Also ich gucke mich da gerne an und das fühlt mir sehr gut für mein eigenes Körpergefühl. Dazu habe ich auch noch zwei Anmerkungen, die nicht wirklich in die Richtung Kritik gehen, sondern eher Ergänzung. Erstens mal geht das nicht nur Genie so und mir, sondern ich habe auch im Nachgang dieser Episode mit vielen Leuten geguckt und ein Drittel bis die Hälfte kann sich das vorstellen, dass es erregend ist, wenn man beim Sex, wenn da Menschen zuschauen. Also die meisten würden sich das nie trauen, das zu machen, aber die Vorstellung ist erregend für erstaunlich viele Menschen. Also ist so Sex nicht nur zu zweit, wohl jetzt auch nicht nur so eine Randerscheinung. Das würde auch erklären, warum doch relativ viele Menschen in Swingerclubs gehen. Und das Zweite ist, sich selbst beim Sex zu filmen, egal ob mit jemandem oder alleine, zeigt jemanden in einer Ausnahmesituation. Und das ist ganz unabhängig vom Sexuellen eine ganz krasse Erfahrung. Das ist wie wenn man einen Podcast aufnimmt und sich den dann hinterher selbst anguckt. Nicht anguckt, natürlich anhört. Genauso ist es, wenn man sich beim Sex filmt und sich das hinterher selber anguckt. Man sieht sich von außen, das sieht man normalerweise nicht, in einer Erfahrung, die man sonst einfach nur aus einer Perspektive, nämlich aus der eigenen Perspektive kennt. Oder wenn man einen Vortrag hält und jemand nimmt den auf und man guckt sich den danach an. Das eröffnet ein ganz anderes Bild auf jemanden selbst. Und das kann sehr heilsam sein, habe ich das Gefühl. Also, wenn ihr die Chance dazu habt, macht das einfach mal. Das müsst ihr nicht veröffentlichen oder irgendeinen Scheiß. Ihr könnt einfach mal bei Dingen, die ihr so macht, das kann auch einfach mal sprechen vor Menschen sein, das muss nicht gleich Sex sein, euch filmen eine Minute und das dann angucken. Und ich weiß, dass das schwer ist, aber macht das mal, das kann echt heilsam sein. Die sich nicht so einem Schönheitsideal unterwerfen. Genau, eine Mitbewohnerin hat neulich gesagt, sie kennt jemanden aus der Kindheit, die jetzt Pornostar ist und wir haben die gegoogelt. Und die ich glaube, das ist die unnatürlichste Person, die ich je gesehen habe. Ich habe noch nie solche Lippen gesehen. Nee. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich möchte nicht darüber urteilen, wie Menschen sich selber schön finden, aber in dem Fall wirkt es schon ziemlich so, als würde sie das tun wegen ihres Jobs. Mhm. Also jetzt muss ich doch mal einhaken. Doch, Genie, du urteilst darüber, wie Menschen sich schön finden. Und ich mache das auch noch, also oder habe das auch noch gemacht. Ich weiß es jetzt besser, dass ich das nicht tun sollte. Hate the game, not the player. Natürlich sind wir alle beeinflusst von Schönheitsidealen und diese Person vielleicht sogar noch mehr. Aber wenn sie sich schön findet, dann gibt es kein Recht von uns, sie dafür zu kritisieren. Gibt es einfach nicht. Ich kenne wirklich außer in feministischen Pornos keine Darstellung von Sex, in denen sich gegenseitig gefragt wird, darf ich dich küssen oder darf ich, keine Ahnung, dich jetzt auch anal penetrieren oder da wird es halt einfach gemacht und das vermittelt auch so ein falsches Bild von der oder die andere muss ja wissen, dass ich da gerade Lust drauf habe und die wird mir schon irgendwelche Signale geben, wenn sie das nicht hätte oder er das nicht hätte. Das ist mir auch nochmal wichtig zu betonen. Ich glaube, ehrlich gesagt, ein nicht zu vernachlässigender Teil der sogenannten Rape Culture, das heißt der Kultur, die es einfach unnormal macht zu fragen und die es, also die die dazu führt, dass vor allem Männer oder fast ausschließlich Männer übergriffig gegenüber fast ausschließlich Frauen und nicht-binären und Transmenschen sind. Ein nicht zu vernachlässigender Teil dieser Kultur stammt daher, dass man es aus Pornografie nicht anders lernt. Dass man nicht lernt, zu fragen. Dass man nicht lernt, auf Signale zu achten, sondern dass man lernt, zu sagen, ich mache das einfach. Und das ist echt gefährlich, finde ich. Und es fühlt sich für mich ziemlich gut an, das einfach selber entscheiden zu können, ohne in Anführungszeichen Rücksicht darauf zu nehmen, was andere davon denken, Menschen, mit denen ich in Beziehung bin oder Familie oder Freunde. Mhm. Das ist bei mir auch so, es fühlt sich an wie so eine Befreiung. Ja. Also so eine Befreiung von den ganzen Erwartungen, die auf mir liegen, wo die Leute sagen, oh ja, und wenn es dein Arbeitgeber sieht und sowas. Mhm. Und ich strecke denen den Mittelfinger ins Gesicht und sage, ist mir egal, pass auf, ich mache das jetzt, weil ich das möchte. Ja, und weil es Spaß macht, ne? Ja, ja. Und weil es Spaß macht, ja. Total. Vielleicht eine kleine Anmerkung dazu. Der Meinung bin ich immer noch, dass es total heilsam und hilfreich und empowernd sein kann, das alles zu teilen. Ich weiß auch, dass Menschen in meinem Umfeld, von meiner Arbeit oder auch Menschen, die ich nur wenig kenne, diesen Podcast hören oder auch den originalen Monokultur-Podcast hören und deswegen ja natürlich sehr viel Privates über mich erfahren. Aber ich bin auch in einer privilegierten Situation. Ich kann mir das leisten, diesen Mut zu zeigen und das können nicht alle. Also in der Sauna darf man nackt sein, da darf man auch weibliche Nippel sehen. Mhm. Bei der Massage darf man auch nackt sein, da darf man auch weibliche Nippel sehen. Mhm. Auf der Straße nicht. Auf der Straße nicht. Das ist witzig, dass auf der Straße oberkörperfreie Männer rumlaufen dürfen, aber nicht oberkörperfreie Frauen. Also es ist nicht witzig, es ist traurig. Es ist total furchtbar. Das ist tatsächlich total furchtbar, aber mittlerweile hat sich da zum Glück einiges getan, nachdem eine Frau in Berlin von der Polizei aufgefordert wurde, sich obenrum was anzuziehen, aber Männer weiterhin oben ohne rumlaufen durften, ist das Ganze so ein bisschen eskaliert. Ich weiß nicht, ob es 2020 oder 2021 war. Auf jeden Fall habe ich hier einen Artikel gefunden, dass 2021 es nicht nur eine, sondern mehrfach Demos in Berlin gab, bei denen Frauen oben ohne durch die Stadt gelaufen oder geradelt sind, um eben gegen diese Ungleichbehandlung zu demonstrieren. Und just vor ein paar Wochen erst hat Göttingen, die Stadtverwaltung in Göttingen, das oben ohne Baden an bestimmten Tagen im Schwimmbad testweise erlaubt. Und die probieren es jetzt quasi aus, wie das funktioniert. Und ich habe da einen ganz schönen Artikel gefunden vom MDR, wo ein Jurist das Ganze einordnet. Das verlinke ich euch auch nochmal unten. Also da tut sich auf jeden Fall was, zum Glück. Und da sieht man ja meistens immer nur verschönerte, in Anführungszeichen, verschönerte Körper, die retuschiert worden sind, die vielleicht operiert sind, die sehr stark geschminkt sind. Und dadurch, dass natürlich ganz viele Menschen dem hinterhereifern, weil sie sich selber sehen und so sehen, okay, so bin ich aber nicht, hat natürlich die Industrie auch irgendwie Macht, indem sie Sachen verkaufen kann, um sich zu verschönern, also um sich verschönern zu lassen. Gut, dass Jeannie das an der Stelle nochmal sagt. Das ist nämlich so ein bisschen das Gegengewicht von dem, was wir vorhin gemacht haben bei der Pornodarstellerin mit den aufgespritzten Lippen. Hate the game, not the player. Wir gehen hier eben nicht auf die Menschen ein, die das machen, sondern auf die Industrie, die dahinter steckt und die sozialen Normen. Also dafür Daumen hoch. Ich habe auch eine Situation jetzt, wo du das gerade erzählt hast. Ich bin ja mit meinem Ex-Partner sehr lange immer nach Schweden gefahren in den Urlaub und wir hatten einmal ein anderes Paar dabei. Und mein Ex-Partner und ich, wir waren mitten in der Wildnis. Da war einfach niemand anderes, außer die Menschen, mit denen wir hingefahren sind. Und natürlich ziehe ich mir kein Bikini an, um mich dann im See oder im Fluss zu waschen, weil das kommt mir völlig absurd vor. Ich wüsste nicht, warum ich das machen sollte. Wenn ich so darüber nachdenke, würde ich mir, glaube ich, schon eine Badehose anziehen oder eine Unterhose oder irgendwas. Aber nicht, weil ich denke, okay, keine Ahnung, mich könnte jemand sehen. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn mich jemand nackt sieht. Ich glaube nur aus Schutz, aus dem gleichen Grund, warum ich auch nicht nackt kochen mag. Einfach, weil ich so ein bisschen Angst hab um meine Genitalien, dass sie irgendwo da im Wasser rumschwimmen und ich irgendwo, keine Ahnung, an einen Stein komme oder einen Fisch reinbeiß oder sowas. Keine Ahnung, man hat ja so irrationale Gedanken. Also ich glaube, ich würde schon was anziehen, aber aus einem anderen Grund. Wenn man jetzt davon ausgeht, ich weiß nicht, zum Beispiel, dass Flo Sex mit einer Frau hat, die auch an dem Abend hier war. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, die beiden haben Sex bei Flo im Zimmer und ich komme vielleicht nach Hause und mir geht es irgendwie nicht so gut, dann hätte ich jetzt viel weniger Hemmung, mal zu klopfen und zu sagen, hey, kann ich mal kurz reinkommen? Ich brauche gerade mal eine Umarmung oder so, weil ich sie einfach schon nackt gesehen habe und auch schon beim Sex nackt miteinander zusammen gesehen habe. Das bricht so ganz viel Hemmschwelle für mich auch auf irgendwie. Ging mir genauso, als du Sex mit Marcel hattest. Ja. Da habe ich das auch das erste Mal gesehen, wie ihr Sex habt, wie ihr interagiert und dann war ganz viel von dieser Hemmung abgebaut, die ich eigentlich weiß, aber nicht so gefühlt habe, dass es okay ist, wenn ich anklopfe und sage, hey, ich brauche mal kurz einen Kuss oder so. Ja, mir geht es gerade nicht so gut. Diese Hemmung hat sich leider dann im Nachhinein wieder aufgebaut. Ich habe ja in der letzten Folge, glaube ich, schon mal erzählt, dass es mir teilweise mal nicht so gut ging, wenn Marcel da war und die beiden Sex hatten. Und ich bin dann hin und wieder mal reingekommen und habe gemeint, ey, ich brauche gerade mal eine Umarmung, mir geht es gerade irgendwie nicht so gut. Und das war einmal okay, aber irgendwie das zweite Mal war es dann schon so, dass Marcel so gestöhnt hat, so, jetzt werden wir schon wieder unterbrochen. Und dann hat Jeannie irgendwie auch am nächsten Tag zu mir gesagt, so, mach das nicht mehr, sonst muss ich mein Zimmer abschließen, weil ich möchte nicht ständig unterbrochen werden. Also das hat sich ganz stark geändert dann. Dann sind wir jetzt fertig. Genau, ich wollte nochmal sagen, die nächste Folge Konstruktiver Krawall wird wahrscheinlich zum Thema NoFap oder 101 Gründe, warum kein Sex vor der Ehe gut ist. Christfluencer. Ja, sowas in der Richtung. Oh, da bin ich ja sehr gespannt, was wir dazu zu sagen hatten. Wahrscheinlich wieder hämisch. Naja, mal gucken. Ich hatte schon ein bisschen befürchtet, dass die nächste Folge wieder über Anna Zins Buch ist, aber dass wenn das über kein Sex vor der Ehe und NoFap ist, dann werde ich da wahrscheinlich ein bisschen mehr dazu kommentieren. Ja, diese Folge ist auch schon zu Ende und ich habe überhaupt nicht viel kommentiert, weil ich vielem der ganzen Dinge zugestimmt habe und zustimmen konnte. Also hör dich die Originalfolge gerne nochmal an, die ist total gut und sinnvoll. Und ich verlinke hier die Originalfolge hier drunter und wir hören uns nächste Woche wieder zum konstruktiven Krawall. Stay tuned und bis dahin!